Wie der britische Wirtschaftswissenschaftler Pater Dasgupta in einem 2021 veröffentlichten Gutachten zur Ökonomie der Artenvielfalt eindrücklich aufzeigt. Seiner Auffassung nach sollte auch die Wirtschaft endlich berücksichtigen, dass die Ökonomie durch die Biosphäre begrenzt ist und ihren Naturverbrauch genauso in ihre Bilanzen einpreisen wie Volkswirtschaften bei der Berechnung ihrer Wirtschaftskraft. In der Praxis ist die Berechnung der Gesamtkosten von Produkten allerdings methodisch schwierig und noch mit großen Unsicherheiten behaftet. In den Zahlen von Penny zum Beispiel finden sich CO2-Ausstoß, Nitrat- und Stickstoffeinsatz, der Energiebedarf und Landnutzungsänderungen wie Brandrodung von Regenwald für den Anbau von Futtermitteln. Die Kosten für den Verlust von Biodiversität sind aber nicht enthalten. Zum einen, weil es dafür noch keine allgemeingültigen Maßzahlen gibt und zum anderen, weil die Leistungen der Natur bisher nur in Einzelfällen, zum Beispiel für Bestäuber, in Euro und Dollar berechnet werden können. Um die externen Kosten wenigstens zum Teil einzubeziehen, braucht es aber Preisschilder für die Leistungen der Natur. Solche Ansätze und Systeme zu entwickeln und zur Anwendung zu bringen, sollte die Aufgabe der nächsten Jahre sein und von der Politik gefördert werden. Einstweilen müssen sich die KonsumentInnen beim Einkaufen mit der Bio-Zertifizierung begnügen. Dann sagt einem das Label eines Bio-Anbauverbandes oder das EU-Bio-Logo, dass dieses Produkt im ökologischen Landbau entstanden, im Schnitt für die Biodiversitätsbilanz günstiger und damit ein besonders wertvolles Lebensmittel ist.